Erster Joahas wurde König von Israel in Samaria. Er regierte 17 Jahre lang. Zweiter, er tat schlechte Dinge vor Gott. Er machte die gleichen Fehler wie Jerobeam. Dritter, Gott war sehr böse auf Israel. Er gab sie dem König von Aram. Vierter, Joahas betete zu Gott. Gott hörte ihn. Er sah die Not von Israel. Fünfter, Gott schickte Israel einen Retter. Das Volk war wieder frei. Sie lebten sicher in ihren Häusern. Sechster, aber sie hörten nicht auf zu sündigen. Sie ließen die falschen Götter stehen. Siebter, die Armee von Joahas war sehr klein. Der König von Aram hatte viele Soldaten getötet. Achter, alles andere über Joahas steht in einem Buch. Dort stehen seine Taten. Neunter, Joahas starb und wurde in Samaria begraben. Sein Sohn Jos wurde König. Zehnter, Jos wurde König von Israel. Er regierte 16 Jahre lang. Elfter, er tat schlechte Dinge vor Gott. Er machte die gleichen Fehler wie Jerobeam. Zwölfter, alles andere über Jos steht in einem Buch. Er kämpfte gegen König Amazia. 13. Jos starb und wurde begraben. Jerobeam wurde der neue König. 14. Elisa war sehr krank und musste sterben. König Jos besuchte ihn und weinte. 15. Elisa sagte, hol einen Bogen und Pfeile. Jos holte sie. 16. Elisa legte seine Hände auf die Hände vom König. 17. Jos schoss einen Pfeil aus dem Fenster. Elisa sagte, Gott schenkt euch den Sieg. 18. Elisa sagte, schlag mit den Pfeilen auf den Boden. Jos schlug dreimal. 19. Elisa war sauer. Er sagte, du hättest öfter schlagen sollen. Jetzt siegst du nur dreimal. 20. Elisa starb und wurde begraben. Soldaten aus Moab kamen in das Land. 21. Leute begruben einen Mann. Sie sahen Soldaten und warfen ihn in Elisas Grab. Der Mann berührte Elisas Knochen und wurde lebendig. 22. König Hazael von Aram war sehr hart zu Israel. 23. Aber Gott war gut zu ihnen. Er dachte an Abraham, Isaak und Jakob. Er half Israel. 24. Hazael starb. Sein Sohn Ben-Hadad wurde der neue König. 25. Jos gewann drei Kämpfe gegen Ben-Hadad. Er holte die Städte von Israel zurück.